die Sonne im Jahr sei, das Danzig nicht allein und verlassen auf diese Welt steht, sondern dass das großdeutsche Reich unser Mutterland und unser Führer Adolf Hitler, so jederzeit entschlossen sind, im Falle eines Angriffes von polnischer Seite in der Abwehr desselben uns zur Seite zu stehen.